Entscheiden, bist du Junkie oder Penner, Sonne zieht an dir vorbei und die Tage werden langsam länger. Bin der Gentleman des Raps, mag's mich schon bevor ich sterbe, mache weiter, hör es auf, wenn man mich später beerdigt. Ich bin so irre reden, ich bin so psychisch daneben, versuche Rap mit Sang zu binden, schaff's auf neue Ebenen, werde niemals angeben, auch wenn ich nicht lange lebe und nicht mehr überreagiere und mich dann noch übergebe. Wegen der Scheiße, die ich jeden Tag höre, immer das gleiche Desaster, immer die gleichen Geschwüre, immer die gleichen weißen Missgeburten, gleiche Scheiße voll. Strukturen, gleiche schwachen Webstrukturen, gleiche Zeiten, Sicht und Uhren. Wir haben hier nichts mehr verloren, jetzt ist die Flagge zum Losen. Ein Kind gesäugt am Brust, doch das ist Kind einer Hure. Es beschwert sich nicht, hat sich da nicht ausgesucht. Doch nimm etwas an, weil die Sinnung ist erblich. Du bist das, was du bist und nicht anders. Nimm das an, was man dir gibt, das dich anfasst. Greif nach dem, was man dir gibt, und du kannst was ändern, doch man sieht, dass du dich anpasst. Du bist das, was du bist und nicht anders. Nimm das an, was man dir gibt, das dich anfasst. Greif nach dem, was man dir gibt, und du kannst was ändern, doch man sieht, dass du dich anpasst. Du bist nicht Prototyp, ein Individuum, das ohne Identitätsverluste weiß, was es will, ein Widerspruch. Wenn ich sage, ich will leben oder dass ich's lasse, ich will Liebe offen und trage trotzdem alle Menschen hasse und trotzdem nachdenk, was mich dann total kränkt, weil sich mein Gehirn anstatt zu sparen einfach anal bängt. Mir einmal setzt und atmet, wie lebende Wesen steuert es mich und nicht ich, es ist Wahnsinn. Und ich fühl mich wieder in einem Weltmeer, wach ich dann auf, existiert für mich keine Welt mehr. Ich bin total verpeilt, bin noch nicht lange gesigned, doch ich zeig mit meinem Text, wer ich bin, wie ich heiß. Doch das stimmt nicht ganz, ich geb nicht so viel Preis, weil die meisten Arschficker nicht wissen sollen, was ich schon weiß. Wohn und ich kreis, dreh mich, bleib auf dem gleichen Level, ich bleibe hängen wie Porren in deiner Nasenhöhle. Du bist das, was du bist und nicht anders. Nimmst das an, was man dir gibt, das dich anfasst. Das nach dem, was man dir gibt, doch du kannst was ändern, doch man sieht, dass du dich anpasst. Du bist das, was du bist und nicht anders. Nimm das an, was man dir gibt, das dich anfasst. Greif nach dem, was man dir gibt, doch du kannst was ändern, doch man sieht, dass du dich anpasst.